es nicht verstehe. Wie kann ein Mensch wie ich vor dir bestehen? Ich möchte sein so wie du, doch meine eigene Kraft reicht nicht dazu. Nun steh ich hier, so wie ich bin, und gebe dir mein Leben ganz neu hin. Ich fange heut neu mit dir an und will, dass du mich brauchst nach deinem Plan. Mein Leben geb ich dir, dass du mich brauchst, das wünsch ich mir. Mein Leben geb ich dir, gebrauche mich, o Herr. Ich weiß, ich hab versagt, nach deinem Willen hab ich nie gefragt. Ich lebte nur für mich allein, und was mir nicht gefiel, das ließ ich sein. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du all meine Fehler mir vergibst. Wenn jemand meine